Der Büchervogel liest ein Buch und stellt es in Regale. Tut ein schöner Vogel sein und es viele Male. Büchervogel, singe laut, sing das Lied der Schreiber. Ein Rohrspatz ist der Vogel nicht, der Dummkopf ist ein Kleiber.